aus den Scharen im Norden von unserem Land. Dort lebte ein Seinsvolk, das gehört euch und ins Land. Dieses Volk, es war so mutig, so stark und voller Stolz. Sie zogen in die weite Welt hinaus und haben alles überrollt. Mit uns wird es für sie die Lüfte, der Frieden vor ihnen gefeit. Eine Schlacht haben sie niemals verloren, denn nur die Schönheit. War ihnen unbekannt. Sie trotzten noch von der Erfüllung in einem heiligen Land. Weil alle das Land ihrer Träume erreichten sie beim hellen Tod. Gestorben in allen Ebenen in schimmerndes Morgenrot. Todesgesänge erflogen als Dankbarkeit für ihren Mut. Ihre Gesichter zeichnen die Orkane ihrer Kraft. Die Meeresflut. Atemlos war ihn. Seht zurück, es waren unsere Ahnen. Schaut nur her, auf den hellen Himmelsschein. Dann darfst auch du ein Sohn von Odin sein. Odinson! Und auch du kannst ihm vertrauen, er führt dich in dein Land. Nur Mut und Stolz musst du besitzen, dann wirst du von ihm anerkannt. Gerechtigkeit und Ordnung, so heißt die Devise dort. Es ist das Land der Erfüllung, für uns der heiligste Ort. Und wir glauben an die Taten, die er uns in allem verbracht. Und wir werden weiter mit ihm schreiten, auch bis ins tiefste Dunkel der Nacht. Oh, es kommt der Tag, artiges Warnen. Seht zurück, es waren unsere Ahnen. Schaut nur her, auf den hellen Himmelsschein. Dann darfst du auch du ein Sohn von Odin sein. Odinson! Seht zurück, es waren unsere Ahnen. Schaut nur her, auf den hellen Himmelsschein. Dann darfst auch du ein Sohn von Odin sein. Es kommt der Tag, atemlos warnen. Seht nur her, wir können keine Barmen. Schaut nur her, auf den hellen Himmelsschein. Dann darfst auch du ein Sohn von Odin sein. Odinson! Odinson! Odinson! Odinson! Odinson! Odinson! Odinson! Odinson! Odinson! Odinson! Odinson! Odinson! Odinson! Dankeschön. Na gut, dann wollen wir die ganzen ernsten Sachen mal vergessen. Denn auch für uns lautet die Parole natürlich Spaß. Ich möchte gerne ein Lied spielen. Es gibt in unserer schönen Heimatstadt Düsseldorf eine Band, die sich die Toten Hosen nennt. Und die haben ein schönes Lied geschrieben, das heißt, der Sascha, der ist Deutscher. Das können wir so nicht akzeptieren. Deshalb habe ich mir gedacht, schreiben wir einfach ein Lied. Der Peter heißt Anarcho. Ich hoffe, dass keiner in dem Saal Peter heißt und sich damit angesprochen fühlt. Wenn doch, Peter, du bist es nicht. Ich weiß nicht, wer Peter heißt. Okay, dann wollen wir einfach mal beginnen.